der Chef und singt den Randalierer-Blues. Yo, ich box dich durch den Ring und es endet mit nem Drehwurm. Dann geht's ab zu meinem Dealer und danach gibt's dann einen Schneesturm. Yo, ich will nichts sagen, ich will einfach machen. Auf Worte folgen Taten, doch ich leg mich lieber schlafen. Mein Eigenlob duftet, doch bei dir stinkt's. Deshalb lob dich keine Sau bei dem, was du so bringst. Oder rappst oder hast oder was du sonst so machst. Was mich nicht interessiert, yo, ich enthaupte deinen Arsch. Denn bei dir sitzt der bekanntlich auf dem Hals. Deshalb stimmt es, wenn man sagt, yo, der Typ labert nur Scheiß. Alles klar. Yo, wir stören an die Mics. Die Floristen flowen frech und Faker flüchten in den Wald. Doch wir sind Predictor, finden jeden und enttäuschen ganze Scharen schwuler Rapper, so als Warnung an die Leute. Unterbündete des Drecks, packen Dreckslatt, wenn ich dich Hippie an den Tracks pack und nebenbei noch Tracks mach. Also check das, das Rappers flex Bastarde zum Rappers. Daniel Wicken, Schwanz lecken den Rappers. Hab nichts drauf, wenn's in Kauf, wenn ich Blüten kaufen drauf. Das BTM ist Brauch und mich nicht schlecht fühlen, warum auch. Yo, es ist immer das gleiche, Bullen labern und labern, aber sie labern nur Scheiße. Egal wo ich gastiere, ich verteidige mein Revier. Jetzt werden die Goldmikes poliert und dein Rack-Rap kastiert. Garantiert bin ich der Beste, der Freshste, mit dem Blunt in der Hand und der blutbespritzten Weste. Die Floristen, meine Jungs, alle anderen Crews sind fake. Fo-Ho und Bo zusammen knallen wir wie Purple Haze. Direct in your face, du Crackhead, als was noch ein Zweck. Mach kein Hack-Mack und Step-Back mit deinem Backpack-Rack. Salutiert wie bei der Bundeswehr, denn ich schieß Rhymes wie Sturmgewehr. Präzise darauf ausgelegt, dass Treffer auf die Lausche gehen. Das ist für mich nicht schwer, denn ich hab den Scheiß im Blut. Durch meine Adern fließen Rap und Wack MCs sind auf der Flucht. Ich bin ne Rap-Maschine, mein Herz schlägt immer im Viervierteltakt. Ich mache jeden locker platt, wenn ich mir erst das Mikro pack. So langsam hab ich satt, dass ich hier jede profilieren will. Und keiner von euch hat den Skill, dass irgendwer es hören will. Also gebt das Mikro ab, denn das hier ist kein Rummelplatz. Da läuft's wie in der Achterbahn, für uns geht's auf, für euch geht's ab. Wir sind jetzt am Start, um euch zu zeigen, wo der Hammer hängt. Da hinten an der Wand, wo bald unsere goldene Platte hängt. Ich würde euch behindert nennen, doch das wäre ne Beleidigung für die, die echt behindert sind. Und das ist eigentlich tabu, denn für alles, was man tut, muss man irgendwann auch büßen. Doch ich mach daraus keinen Schuh, sondern trete euch mit Füßen.